الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سخوة الله مهان دبلتن الله زيكم هل بمهان تشكادنا قفيت محمد صلى الله عليه وسلم إش بتصويق لس كان قوتي تعفى الله إش بتصويق لس محمد الله سدينا مزان جزان تأس Liebe Geschwister, wir haben einmal in einer früheren Predigt vor einigen Monaten über das Thema Nasiha gesprochen. Nasiha bedeutet, dass man seinem Bruder aufrichtige Ratschläge gibt. Dass man nicht mit guten Tipps geizt. Und bei diesem Thema, da haben wir bei der ersten Predigt gesprochen über den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gefragt worden ist, wem obliegt die Nasiha? Merken wir uns, Nasiha bedeutet, seinem Bruder oder seiner Schwester aufrichtigen Ratschlag zu geben. Er wurde gefragt, wem obliegt diese Nasiha? Er sagte, sie obliegt allen, sowohl Allah, hinsichtlich Allahs, hinsichtlich seinem Buch, hinsichtlich den Gesandten, hinsichtlich den Führern der Muslime, als auch hinsichtlich seiner Bücher und auch hinsichtlich der Allgemeinheit der Muslime. Das heißt, jeder Muslim hat in diesen Aspekten, hinsichtlich aller Aspekte, aufrichtigen Ratschlag zu geben. Und wir haben erklärt, lang und deutlich, was es bedeutet, aufrichtigen Ratschlag in Bezug auf Allah zu geben, in Bezug auf sein Buch zu geben, in Bezug auf seine Gesandten zu geben und so weiter und so fort. Heute möchten wir uns, liebe Geschwister, über ein Thema unterhalten, über das man meistens weniger spricht. Man kann sich unterhalten über denjenigen, der Ratschläge gibt, und das ist, was meistens gemacht wird. Aber wir wollen uns heute unterhalten über denjenigen, der Ratschläge empfängt. Diese Person, die Ratschläge empfängt, sind wir nämlich meistens. Selten sind wir diejenigen, die anderen Leute beraten. Meistens sind wir Leute, zu denen man kommt und man sagt dir, hör mal zu, du sollst das so und so machen, hör mal zu, das war falsch, hör mal zu, mach's doch lieber und so weiter und so fort. Einige Pflichten musst du beachten, lieber Bruder und liebe Schwester. Die erste und wichtige, vielleicht die wichtigste Pflicht, von der wir ausgehen müssen, ist, dass du erst einmal gut über deinen Bruder denkst, der dir etwas sagen möchte. Wenn jemand zu dir kommt und dir eine Nasiha gibt, überleg dir mal, was dieser Bruder alles durchgemacht haben muss. Denn ich frage dich, lieber Bruder, wie oft hast du jemanden gesehen, draußen, in der Moschee, zu Hause, deine Kinder, weiß nicht wer, deine Familie, besonders die eigene Familie, dass sie irgendetwas machen, was islamisch gesehen nicht korrekt ist. Auch wenn wir nicht nur islamische Dinge meinen, meine ich auch weltliche Sachen. Aber in erster Linie, wichtigste ist unsere Religion, denn davon hängt unser Leben ab. Wenn es um religiöse Elemente geht, wie oft hast du deinen Bruder gesehen, wo der 100% etwas Falsches macht? Er macht, er lügt. Oder er achtet nicht auf sein Gebet. Oder er geht nicht zum Freitagsgebet. Oder er hat immer noch keine Hajj gemacht. Oder er ist, was die Rechte seiner Familie angeht, tritt ein bisschen dazu kurz und so weiter und so fort. Irgendetwas findest du. Die Frage ist, wie oft hast du ihm schon Nasiha gegeben? Entweder gar nicht oder einmal. Weil du sagst dann, ich habe einmal gemacht und leider, der hat nicht akzeptiert und deswegen habe ich dann aufgehört, ihm Nasiha zu geben. Der akzeptiert das sowieso nicht. Naja, wenn die Propheten das so gemacht hätten, dann wäre sicherlich Nuh alayhi salatu, der Prophet Noah, nicht 950 Jahre unter seinem Volk verweilt. Weil bei 950 Jahren, da kriegst du viele Generationen mit. Und wenn du da jedem nur einmal sagst, dann Nasiha, dann bist du schnell arbeitslos. Liebe Geschwister, Nasiha geben bedeutet, wenn dein Bruder zu dir kommt und dir einen Ratschlag gibt, das bedeutet, dass er seinen eigenen Satan schon überwunden hat. Denn das ist ja das Erste, wenn du jemanden Ratschlag gibst, was machst du? Du hast Angst, du sagst, ja, ich weiß nicht, wie er darauf reagieren wird. Allahu a'lam, ich habe schon mal das gemacht und dann ist es, die Antwort war sehr negativ. Deswegen, ich habe Angst, dass er schlecht reagiert, ich habe Angst, dass es schlimmer wird, als es vorher war. Und der Shaitan macht die Sache kompliziert und groß. Im Endeffekt wissen wir, die Sache ist gar nicht so kompliziert. Die meisten Alhamdulillah akzeptieren das. Es ist ja nur eine Frage der Art und Weise, wie man es macht. Aber das heißt, dieser Bruder, der zu dir kommt, er hat diese ganze Sache durchgemacht. Und er hat seinen Shaitan überwunden und besiegt. Und er kommt zu dir und sagt dir das. Das heißt, du sollst erstmal über ihn Gutes denken, dass er es wirklich ernst mit dir meint. Das ist die erste Aufgabe, die du zu machen hast. Zu erfüllen. Zweite Aufgabe. Du musst nicht den Ratschlag jeden Menschen annehmen. Nicht jeder Mensch sagt dir, wenn er dir einen Ratschlag gibt, hat recht. Manchmal ist es so, dass die Leute kommen zu dir und sagen dir einen Ratschlag, aber das ist falsch. Du kennst dich in dem Thema wirklich besser aus. Du gehst manchmal, muss man aufpassen, wenn man zu jemandem geht, der sich vielleicht mit der Religion besser auskennt und du sagst ihm eine Nasiha, dann vielleicht akzeptiert das von dir nicht, ja, weil er sich besser auskennt als du. Nicht, weil er überheblich ist und nicht, weil er das nicht akzeptieren will. Und das gilt auch für weltliche Angelegenheiten. Deswegen, wenn du jemandem Ratschlag gibst und er akzeptiert das nicht von dir, wo ist das Problem? Vielleicht hat er ein besseres Argument als du, nur kann es dir, er möchte es dir in dem Moment nicht sagen, weil er dich verletzen will. So sollst du über deinen Bruder denken, lieber Bruder und liebe Schwester. Viertens oder drittens, dass du nicht überheblich wirst. Wenn jemand kommt zu dir und gibt dir einen aufrichtigen Ratschlag, dann weise ihn nicht schroff ab. Sag ihm zum Beispiel, lieber Bruder, gib dir selbst Zeit. Wenn du das nicht direkt verarbeiten kannst, weil du zornig bist, weil er unangemessen kam oder wie auch immer, sag ihm, Bruder, gib mir Zeit, ich kann das jetzt nicht entscheiden. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan für deinen Ratschlag, aber jetzt, ich kann das nicht akzeptieren. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Dann auf keinen Fall denken, dass das Annehmen eines Ratschlages, eine Nasiha anzunehmen, dass es eine Art Erniedrigung ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith der Überlieferung des Abu Huraira radiallahu anhu in Sahih Muslim, er sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, immer wenn jemand sich für Allah erniedrigt, erhöht ihn Allah. Immer wenn jemand sich für Allah erniedrigt, erhöht ihn Allah. Denn uns geht es nicht um die Situation, in der das geschieht, uns geht es um das gute Ende. Und dieses gute Ende, das ist, was uns in Wirklichkeit interessiert. In dieser Situation kann sein, du verspürst eine Art Erniedrigung, aber du wirst bei Allah Azza wa Jalla um Rangstufen erhöht. Warum? Weil du akzeptierst es, weil der Bruder mit dir aufrichtig war und weil du weißt, er meint es ernst. Liebe Geschwister, zu den Aufgaben noch zwei weitere Aufgaben. Erstens, dass man den guten Ratschlag nicht für sich selbst behält, sondern dass man ihn auch anderen Leuten weitergibt. Und ich meine hiermit nicht nur religiöse Sachen, ich meine auch hiermit weltliche Angelegenheiten, damit man mich nicht falsch versteht. Denn unsere Religion, bei uns in der Religion gibt es keine Trennung zwischen Staat und Kirche, wie das in manchen Ländern der Fall ist. Unsere Religion ist vollkommen. Sie deckt alle Aspekte des Lebens auf, alle. Bei uns gibt es nicht Trennung von dem einen und dem anderen. Allah Azza wa Jalla hat alles erschaffen. Und unsere Religion, liebe Geschwister, beinhaltet also auch Regelungen im menschlichen Umgang und auch wie man miteinander umgeht. Das gehört alles zur Religion dazu. Denk an den guten Charakter. Wenn also zum Beispiel du hörst, dass dein Bruder ein Handy kaufen will, ein Auto kaufen will, Kleidung kaufen will und du weißt, einen Laden, bei dem er es günstiger kriegt, die gleiche Ware günstiger kriegt, preiswerter bekommt, qualitativ besser, was auch immer, dann gehört es ebenfalls zu dem Thema der heutigen Predigt, zum Thema Nasiha, dass du es deinem Bruder sagst. Das heißt, du hilfst ihm nicht nur in religiösen Dingen, sondern auch in weltlichen Angelegenheiten. Und wenn du das mit einer guten Absicht machst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich auch dafür belohnen. Und die letzte Angelegenheit, damit wir nicht zu lange über dieses Thema sprechen, ist, dass man, liebe Geschwister, dem, der den Nasiha gibt, mit guten und schönen Worten entgegnet. Auch wenn du es nicht akzeptierst. Angenommen, er sagt dir etwas und du magst das nicht und das stimmt nicht, was er sagt. Sag ihm wenigstens, gib ihm nicht das Gefühl, dass du ihn zurückweist. Weil wenn du das machst, dann bist du der Grund dafür, dass er auch anderen Menschen wahrscheinlich keinen guten Ratschlag mehr geben wird. Und das ist doch genau das, was wir erleben. Ein Bruder möchte gerne was sagen, aber er traut sich nicht, weil er weiß nicht, wie er darauf reagieren wird. Warum? Weil er schon einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Wenn er nur gute Erfahrungen gemacht hätte, er würde weitermachen. Und diese eine Person, die diese Person zurückgewiesen hat, schroff abgewiesen hat, sie ist verantwortlich dafür, dass dieser Bruder nicht mehr seinen Nasiha anderen Menschen weitergibt. Deswegen sei nicht der Grund dafür, dass es anderen verwehrt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.